ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt. Lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten. Und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt. Ein dummes Lachen hinter euren Bärten. Und flucht auch nicht, uns sind wir auch gefallen. Seid nicht auf uns erbost wie das Gericht. Des letzten Sinnes sind wir alle nicht. Ihr Menschen lasset allen Leid entfallen. Ihr Menschen lasst euch um zur Lehre sein und bietet uns rein und wäscht das Fleisch, das wir zu Gott genährt. Und die zu viel gesehen und mir begehrt, die Raben hacken eure Augen. Die Mädchen, die Brüste zeigen, um leichter Männer zu erwischen. Die Strolche, die nach ihnen beugen, um ihren Zähnen laut zu fischen. Die Lumpen, Huren, Hurentreiber, die Tagediebe, Vogelfrei, die Mordgesellen, Abtriebsweiber. Nicht so die Polizisten, Hunde, die jeden Abend, jeden Morgen zur Linde ließen meinem Munde, aus Angst verursacht Wind und Sorgen. Ich könnte sie ja jetzt verfluchen, doch heute will ich nicht so sein, um weitere Hände nicht zu suchen. Ich bitte schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie, zu